Hallo und herzlich willkommen zum 104. Conncast. Heute wieder ein Themenpodcast und zwar besprechen wir die Ausstrahlung von Detektiv Conan, unserer aller Lieblingsserie, bei ProSiebenMax, wo die Serie ununterbrochen jetzt seit einiger Zeit schon läuft. Wir wollen mal gucken, wie es dazu kam, dass Detektiv Conan bei ProSiebenMax jetzt ausgestrahlt wird und die Vor- und Nachteile besprechen, was gut ist, was ProSiebenMax schlecht macht. Und das mache ich heute nicht alleine, denn diskutieren mit mir alleine würde heute keinen Spaß machen. Deswegen habe ich heute drei weitere Personen eingeladen. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich heute über dieses besondere, schöne Thema zu diskutieren. Ja, ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo, grüße euch alle. Und mit dabei ist auch, last but not least, Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Wunderbar, dann sind ja auch alle heutigen Mitstreiter hier versammelt beim Thema ProSiebenMax. Ihr dürft euch jetzt fragen, ProSiebenMax, was ist das denn? Solltet ihr eigentlich wissen, das ist ein Fernsehsender, der seit September 2013 läuft der im deutschen Fernsehen frei empfangbar. Falls ihr den nicht empfangt, also als Anime-Fan sollte man den eigentlich kennen, aber falls ihr ihn nicht empfangt, könnt ihr einen Senderdurchsuchdurchlauf starten. Da dürfte er dann normalerweise auftauchen. Das war dann auch 2013 so, als der Sender gestartet ist. Ja, kurz zur Geschichte. Es wurde schon einige Monate vor dem offiziellen Start am 3. September 2013 angekündigt, dass ProSiebenMax starten wird, halt als Ableger von ProSieben. Damals sollte es ja, glaube ich, eher in die Richtung gehen, amerikanische Serien untertitelt zu zeigen. Das war, glaube ich, damals so das Novum, was in umgesetzt werden sollte und halt Anime oder Kinderserien im Nachmittagsprogramm, was ja nach wie vor der Fall ist, wobei sich da ProSiebenMax im Laufe der Zeit mehr auf Anime beschränkt hat. Ja, schon einige Monate vor Start des Senders war klar oder stand das Programm fest, auch mit einigen Anime-Serien. Ich meine, Naruto war mit da drunter, One Piece glaube ich auch, einige weitere Kinderserien noch, das lief ja damals alles unter dem Programm Block Yep, hieß es ja damals. Kurios heutzutage, es wurde ja später in die Anime-Action verwandelt. Aber erste Anime-Serien hatten wir da schon mit im Programm, was auch sehr schön war. Und dann kam natürlich auch direkt die Frage auf Anime im Fernsehen. Da musste auch irgendwie Detektiv Conan mit dabei sein. War es nicht, weil damals ja die Lizenz noch stark verschollen war, wo auch immer die war. Man weiß es bis heute noch nicht. Und im Dezember 2013 hatten wir dann mal bei Yep, beziehungsweise bei ProSiebenMax angefragt, wie es denn um eine Ausstrahlung von Detektiv Conan auf ihrem Sender steht. Da hieß es dann auch dementsprechend, dass Detektiv Conan momentan nicht verfügbar sei, dass das Interesse zwar bestünde, wenn Detektiv Conan verfügbar wäre, aber die Serie halt leider nicht verfügbar ist, also kann man sich nicht drum bemühen und sie auch nicht ausstrahlen. Leider, zur Trauer aller Detektiv Conan-Fans natürlich. Ja. Im September 2014 dann bestand nach wie vor Interesse, haben wir mal geguckt, ob noch immer Interesse von Yep besteht, Detektiv Conan zu zeigen, weil auch einige Zeit ins Land gestrichen ist. Ein Jahr lief der Sender jetzt schon im deutschen Fernsehen und ja, nach wie vor bestand großes Interesse, aber weiterhin keine Verfügbarkeit da. Das änderte sich dann erst im Oktober 2015, als die Lizenzen allgemein wieder verfügbar waren. Da ging es dann ja groß her oder heiß her, also da wurde ja viel diskutiert. Wir haben auch in zahlreichen News-Podcasts das genauer aufgedröselt wegen der Lizenzen, was denn da so jetzt passiert ist, warum die wieder verfügbar sind, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Ja, schon einen Monat später, im November 2015, hieß es dann, dass Detektiv Conan laut der Anime Copyright Allianz, die sich ja dagegen einsetzt, dass illegal Anime-Serien im Internet zu sehen sind oder gestreamt werden, laut der Copyright Allianz soll Detektiv Conan für Deutschland lizenziert gewesen sein. Ja, genau, das weiß man nicht. Im Februar 2016, vier Monate später, hieß es dann von KSM, dass Detektiv Conan offenbar lizenziert ist, wobei man ja nicht genau weiß, ob das auf die DVDs sich bezog oder auf die Fernsehausstrahlung, also alles so ein bisschen im Raum, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, Detektiv Conan, die Lizenz ist offenbar wieder da, also sie ist wirklich da, man kann sich drum bemühen. Ja, aber so genauere, konkretere Sachen waren dann noch nicht im Raum. Heutzutage weiß man natürlich, ProSiebenMax hat jetzt sich die Folgen gesichert und Kasey ist natürlich auch mit an Bord als DVD-Publisher. Im Juli 2016, also noch gar nicht so lange her, erst vor dreiviertel Jahr ungefähr, feierten wir dann das traurige Jubiläum von 10 Jahre Episode 333, der Premiere im deutschen Fernsehen, die letzte neue Folge sozusagen, die im Juli 2006 auf dem deutschen Fernsehbildschirm lief, damals noch bei RTL 2, mittlerweile 10 Jahre her gewesen. Ja, wenige Monate später dann schon, aber nach Leid kommt Freud, September 2016, 3 Monate nach dem Start von ProSieben Max, hieß es dann plötzlich, zack, wir zeigen Detektiv Conan, 111 Folgen haben wir uns gesichert, die laufen dann ab, meine, Oktober oder November, irgendwann da ist es gestartet, mit den ersten 111 Folgen. Im November dann wurden noch die Sendezeiten umgestellt, also zuerst lief Detektiv Conan bei ProSieben Max mit den 111 Folgen, immer nachmittags um ungefähr 14.50 Uhr dürfte das gewesen sein. Und seit der Programmumstellung im November 2016 wurde Detektiv Conan auf den Abend verschoben. Seitdem läuft es immer um 18.50 Uhr montags bis freitags. Und es gab auch noch eine Wiederholung, dann immer so 14.35 Uhr. Die wurde mittlerweile aber gestrichen, also keine Wiederholung mehr, sondern nur noch immer 18.50 Uhr jetzt. Detektiv Conan bei ProSieben Max. Und seit ein paar Wochen ist auch die glorreiche Meldung über den über unsere ja Internetbildschirme oder Handybildschirme geflimmert, dass ProSieben Max nicht nur bei 111 Folgen bleibt, sondern dass es auch weitergeht mit weiteren neuen Folgen, also nicht neu, sondern den alten Folgen leider. Ja, also 100, nicht nur 111 Folgen, sondern offenbar 333 Folgen. Mal sehen, wie es denn damit ist. Und natürlich im Raum steht immer noch, eventuell kann es ja weitergehen zu neuen Folgen, ob wir dann eventuell mal irgendwann bei ProSieben Max Episode 334 zu sehen bekommen, steht in den Sternen, aber die Chancen sind meiner Meinung nach besser denn je, finde ich zumindest, dass wir irgendwann mal neue Episoden zu sehen bekommen, denn seitdem RTL 2 sich nicht mehr um Detektiv Conan bemüht, war das ja auch eher schwach. Ich meine 2011 mit der 5555 Daumen Aktion, ja, okay, ja, hätte vielleicht neue Folgen geben können. Sollten ja auch eigentlich kommen, dann kamen die Kinofilme. Bei Viva, ja, war halt irgendwie ein schwieriges Thema. Viva und Anime, so rückblickend, hat es nicht ganz so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben und wahrscheinlich auch, wie sich die Anime-Fans das gedacht haben. Bei ProSieben Max blüht Detective Conan mehr denn je auf, finde ich. Und ich freue mich auch, dass es weitergeht nach den 111 Folgen mit, ja, den nächsten Folgen. Hoffentlich nicht nur bis 222, sondern komplett bis 333 dann bis zum ja, bitteren bisherigen Ende durch. Ja, würde ich mich auch sehr freuen. Also, wie gesagt, ich genieße es momentan wirklich sehr, dass die Folgen wieder über den deutschen Fernsehbildschirm laufen, eine Folge pro Tag. Und ja, es ist wie früher im Prinzip. Man sitzt da und denkt, ach ja, ist das schön, endlich wieder Conan als Fernsehserie, deutsche Stimmen hier zu Hause auf dem heimischen Fernsehgerät. Ja, und ja, es geht weiter, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Folgen sehen kann. Und was wir noch nicht erwähnt haben, was wir vielleicht erwähnen können, ist, dass man die Folgen auch jederzeit online halt bis zu 2 Wochen nach hinten nachschauen kann. Genau, ja, das ist ja sehr schön. Normalerweise laufen die Anime-Serien bei ProSieben Max sind ja immer noch eine Woche danach noch online abrufbar, bei Detective Conan ganze 2 Wochen. Also grandios, 2 Wochen, man kann quasi immer 10 Folgen sich anschauen, wenn man möchte, auch in der Playlist, auf der Website oder auch einzeln, dementsprechend wie man es mag. Finde ich sehr, sehr schön und nutze diesen Service auch regelmäßig. Ich schaue die Episoden eigentlich nicht mehr im Fernsehen, sondern halt dann in der Mediathek, dann auch Doppelfolgen halt dementsprechend gebündelt, so wie es sich halt anbietet, dann direkt hintereinander. Finde ich sehr, sehr schön, auch diese Möglichkeit. Ich nutze diese Funktion immer, um am Samstag dann quasi eine Woche zu gucken, weil einmal am Tag 20 Minuten, das kann ich inzwischen auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, für so eine kurze Sendung mich vor den Fernseher setzen. Da ist mein Sehverhalten inzwischen einfach ein bisschen zu schnell. Deswegen immer schön samstags 5 Folgen am Stück aus der Woche zu gucken, ist natürlich super. Ja, also bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe keinen Fernsehanschluss, kein Kabel, kein Satellit, kein DVB-T. Ich bin quasi darauf angewiesen, das online zu schauen. Und was ich schön finde, ist, wenn das 14 Tage online verfügbar ist, ist natürlich der Vorteil, wenn man irgendwie eine Folge, dann ist abgehakt oder so. Also der erste Teil wird gezeigt am Freitag, der zweite Teil erst am Montag. Dann mache ich das in der Regel so, da ich dann immer erst abwarte, bis dann wirklich alle Teile veröffentlicht sind und gucke das dann im Ganzen, weil ich das einfach so lieber habe. Und das finde ich halt, das ist halt einfach diese Freiheit, die man mit so einer Online-Mediathek hat. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Fernseh-App, also ein Fernseher habe ich, um halt für Konsolen und sowas, und da benutze ich dann, oder habe ich häufig die App benutzt von 7TV oder ProSieben Max, um das anzuschauen. Nur da kommt es immer wieder zu erheblichen Problemen bei der Wiedergabe, wo öftermals die Wiedergabe stoppt und sowas, oder dann mittendrin abbricht. Und ich hatte da auch mal eine Anfrage geschrieben an den Support von ProSiebenMax bzw. 7TV. Und die haben gesagt, sie arbeiten an der Lösung des Problems und sie wissen, dass da ein Problem ist. Aber bislang ist noch nichts verbessert worden oder geupdatet worden. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich habe auch ab und zu mal Probleme mit der Mediathek von der Aufmachung am PC her. Weiß nicht, wie das euch da geht. Dass dann auch mal so muss ich das Video immer wieder neu laden, die Seite, bis er dann irgendwann mal startet. Das finde ich halt, das ist etwas nervig und muss nicht sein. Gerade so ein Sender wie ProSiebenMax, der halt zu der ProSiebenSat.1 Media GmbH gehört, der kann sich sowas meiner Meinung nach eigentlich nicht leisten. Das finde ich manchmal halt ein bisschen schade. Ja, das ist auch mein Problem. Ich habe öfter mal Probleme mit der Werbeeinblendung, dass das dann, wenn die Werbung durch ist, dann halt der Player nicht startet oder so. Das muss man dazu sagen, habe ich aber auch bei irgendwie Clipfish, wo ja RTL alte Animes auch hochlädt, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Oder auch in den normalen öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Von daher ist das vielleicht bei mir jetzt nicht unbedingt ein Phänomen von der ProSieben Max Mediathek, aber es ist natürlich super nervig. Und das sind dann auch die Momente, wo man am liebsten den Adblocker wieder einschalten möchte. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, was natürlich auch diese Mediatheken ein bisschen nach hinten drängen, ist zum Beispiel der Hashtag. Also ich weiß, zu Anfang, als Detective Conan noch im Fernsehen lief oder die ersten Folgen liefen, war ich auch sehr, sehr stark mit dabei, habe immer mitgetweetet unter dem Hashtag Detective Conan. Früher hieß es ja als es noch bei Viva lief, Viva Conan, da war ja auch einiges immer los. Mittlerweile ist das wirklich sehr überschaubar, muss man sagen. Das ist natürlich dementsprechend schade. Aber wird natürlich auch von PussyMax nicht so beworben. Und wenn man das natürlich immer zeitversetzt guckt, ich sag mal, eine Woche, wie du Lasse dann meinetwegen am Samstag alles schaut, kann man natürlich auch nicht wirklich da mittweeten oder so, weil nicht alle Leute das zeitgleich schauen. Das wird dadurch natürlich ein bisschen, ich sag mal, kaputt gemacht. Aber mein Hey, also das online zu schauen ist natürlich ein grandioser Service. Also besser geht's eigentlich kaum. Und wie gesagt, 14 Tage, das hat keine andere Serie bei ProSiebenMax, soweit ich da informiert bin. Wir sind da, oder wir, also Detective Conan ist da, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Definitiv, ja. Gut, ja, was ja auch immer noch angesprochen wurde, ist ja der Schnitt bei Detective Conan, weil ja, ich meine, bei Mord unter Freunden ist es ja sehr, sehr stark aufgekommen, als diese Episode bei PussyMax im Fernsehen lief. Wir hatten das auch schon mal kurz in einem News-Podcast angesprochen, dass da tatsächlich etwas geschnitten wurde, wie sie später herausgestellt hat. PussyMax hat sich dann dazu geäußert, dass da tatsächlich die Episode offenbar geschnitten gezeigt wurde, obwohl PussyMax ja ursprünglich geplant hatte, Detective Conan komplett uncut, also in der bestmöglichen Fassung, wie sie auf Deutsch verfügbar ist, zu zeigen. Ja, es gab auf jeden Fall einen Schnitt in dieser Episode. Die haben dann später noch die Folge uncut gefunden und den Fehler dementsprechend auch behoben. Trotzdem ist die Folge dann uncut gelaufen. Da gab es ja wieder großer Aufschrei in der Fan-Community. Oh, Detective Conan, doch geschnitten, hier dies und das und warum nicht Uncut? Ich meine, das ist bei Anime-Fans ja immer ein schwieriges Thema. Ich meine, wir sind durch RTL 2, natürlich vor allem durch RTL 2, ich meine, eigentlich nur durch RTL 2, sehr darauf geprägt, was diese Schnitte angeht. Ich meine, Paradebeispiele sind dafür Naruto zum Beispiel, was ja sehr, sehr verstümmelt wurde. Aber auch bei Detective Conan ist ja einiges, ja, vieles schiefgelaufen, muss man sagen. Und da sind wir natürlich alle sehr sensibel. Und wenn dann irgendwo geschnitten wird, dann gibt es natürlich gleich den großen Aufschrei. Und ich bin da sehr froh, dass PosiMax auch dementsprechend sensibel ist, dass PosiMax weiß, dass es eine große Problematik sein kann, wenn man plötzlich Folgen geschnitten zeigt, obwohl man sie ungeschnitten angekündigt hat. Und dass sie da auch dementsprechend ein Statement veröffentlicht haben, in dem es dann auch hieß: Ja, wir bemühen uns wirklich um die allerbeste Fassung, aber wir können es nicht immer garantieren, weil wir halt die Folgen, ja, wie sag ich das jetzt übertragen? Also die haben die halt irgendwie komisch zugespielt bekommen oder müssen die Bänder erst sortieren, so stelle ich mir das vor. Wissen halt nicht genau, was sie da wirklich ausstrahlen. Sie hoffen halt, dass sie die beste Variante dementsprechend zeigen, aber sie können es nicht immer garantieren. Aber wenn es Aufschreie gibt in der Community, dann oder wenn sie darauf hingewiesen werden, dann gehen sie dem auch nach und gucken dann, dass sie wirklich verifizieren, ob das jetzt ob die Folge wirklich geschnitten gezeigt wurde und ob sie irgendwo noch die ungeschnittene Version rumliegen haben. Denn das ist ja wirklich, offenbar gibt es da sehr, sehr viele Fassungen einer Episode, die da so kursieren. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da nicht genau weiß, was man jetzt da genau hat oder gezeigt hat. vielleicht für die einen oder anderen Fans, die sich fragen, warum das denn damals so war. Also es war ja so, dass bei RTL 2 diese Anime-Serien im Kinderprogramm liefen. Das heißt, der Sender selbst hat nochmal Schnitte gesetzt, die ja auch gar nicht so vom Jugendschutz oder so nötig gewesen wären, aber einfach für diese, weil es lief ja dann, glaube ich, schon um 13 Uhr oder sowas, und da musste man wohl andere Schnitte setzen. Und das heißt, da wurden viele Serien verstümmelt. Philipp hat es ja schon angesprochen. Es war auch bei Dragon Ball GT, wo ganze Folgen nicht gezeigt wurden oder wo dann wirklich auch mal der Sinn gefehlt hat. Bei ProSieben Max ist es jetzt so, hier richtet man diese Anime-Programm auf eine ältere Zielgruppe aus. Man sagt ganz klar, das ist nicht für Kinder oder sowas, sondern man sagt, das ist für junge Erwachsene, Jugendliche. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Deswegen kann man hier die Schnitte natürlich ein bisschen anders setzen. Ich will da jetzt RTL 2 nicht groß in Schutz nehmen oder sowas, aber das ist dann halt schon nochmal eine andere Geschichte, würde ich mal sagen. Ja, das war ja auch klar, weil bei RTL 2 hieß es ja immer Pokito oder BTV oder was auch immer das dann war. Das war halt Kinderfernsehen, das lief, für alle, die es nicht wissen, ungefähr von 12 bis 16 Uhr ungefähr, kann man das so sagen? Ich würde sagen, Ja, ja. ja. Bei ProSiebenMax ist es ja so, Anime hat eine ganz anderen Stellenwert, vor allem auch jetzt durch die Umstellung von eben Yep zur Anime-Action. Ich meine, Anime-Action hat ja Anime schon mit drin, das heißt, es geht dann nur um Anime. Ja, wird dann nachmittags gezeigt, auch von, ja, keine Ahnung, 13 bis 19 Uhr. Ist das zu übertrieben? Ich glaube, dazwischen sind noch ein paar andere Programmblöcke mit drin, von Galileo oder sonst irgendwas. Aber läuft halt auch bis in den kompletten Abend mit hinein. Ich meine, Detective Conan startet jetzt 18:50 Uhr bis eben 19:20 Uhr ungefähr. Das ist ja schon ein kompletter Abend. Und wir haben auch die Anime-Nacht, die halt nachts läuft. Also da ist Pussymax schon, ja, macht sehr, sehr große Schritte und setzt sehr viel auf den Anime-Bereich, muss man sagen. Ja, und sie haben ja auch immer recht aktuelle und neu synchronisierte Serien mit drinne. Sie wiederholen zwar auch mal die Serien, aber sie sind halt auch, haben auch regelmäßig immer hier, dann läuft da eine neue Staffel von High School DD und da haben sie Serie of the End. Staffel 2 Ja, läuft jetzt gerade hier oder lief gerade Ende Februar haben sie auch Death Note und Psychopath in die Anime-Nacht genau, gepackt. ja, Ja. grandios. Und der Dragon Ball Film Resurrection F, der soll jetzt auch bald laufen. Also, ich meine, die gucken halt, was so auf dem Markt ist und bauen das dann dementsprechend mit ein, wo sich auch quasi alle Fans drüber freuen. Und man merkt auch, also finde ich zumindest, dass bei Facebook unter anderem, dass das Feedback so grundlegend positiv ist. Also ProSiebenMax postet ja auch immer mit dem Account täglich, also wenn eine neue Detective Conan Folge lief, die Folge dort. Und in den Kommentaren heißt es immer, ja, danke, dass ihr das zeigt, sehr schön und so weiter. Ah, war eine tolle Folge. So, was man von Facebook eigentlich nicht so standardmäßig gewohnt ist. Finde ich sehr, sehr schön, dass es da so eine positive Rückmeldung gibt. Klar, weil es auch das erste Mal dort gezeigt wird. Ich meine, wenn ProSiebenMax Detective Conan jetzt zum dritten Mal wiederholen würde, wäre die Resonanz wahrscheinlich auch eine andere. Aber ist halt sehr, sehr positive Rückmeldung von den Fans und ich bin froh, dass wir da so ein, ja, geschlossenes und einigermaßen positives Bild an den Tag legen, was das angeht. Außer es gibt mal wieder einen Shitstorm wie bei der Episode Ja, okay. Klassentreffen, dann ist natürlich wieder das Bild etwas angeknackst. Ja, das sind dann die Ausnahmen. Aber das haben die auch gut gelöst und es hat dadurch keinen dauerhaften Bruch gegeben. Also das habe ich jedenfalls nicht so im Gefühl. Ja. Ja, ich hatte es schon angesprochen mit den Sendezeiten, die wurden ja verschoben. Ursprünglich lief Detective Conan ja um 14:50 Uhr oder was auch immer, irgendwie nachmittags oder kurz vor 15 Uhr jedenfalls, je nachdem, wie der Tag dann gerade war. Mit einer Folge, was man ja auch sagen muss, bei Viva zum Beispiel lief Detective Conan immer in Doppelfolgen, also dementsprechend war Viva auch schneller durch. ProSiebenMax lässt sich da ein bisschen länger Zeit. Ja, eine Folge lief jetzt immer am Nachmittag und dann eben seit November 2016 läuft Detective Conan jetzt am Abend, 18:50 Uhr. Und die Quoten, ja, weiß nicht, ob es da so eine klare Tendenz nach oben gibt. Ich meine, Detective Conan ist ja jetzt als Anime-Block, im Anime-Block, der letzte Programmpunkt, der dann immer so kommt. Ich meine, vor Detective Conan laufen alle anderen Serien. Detective Conan ist der letzte Punkt, der dann kommt, bevor, ich glaube, Family Guy dann startet und dann halt eben 20:15 Uhr die Primetime beginnt. Also eine bessere Sendezeit für eine Anime-Serie gibt's aktuell meiner Meinung nach bei PussyMax nicht. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass die Quoten weiterhin so durchschnittlich sind. Also sie waren ja bei der Nachmittags-Anime-Folge als es nachmittags gezeigt wurde, waren sie immer schon im Durchschnitt, bis, ja, mal unterdurchschnittlich, mal überdurchschnittlich, hat sich, glaube ich, immer dann, am Ende war die Tendenz weiter nach oben, also am Ende wurden sie dann besser, dann gab es die Verlegung auf den Abend und da dümpelt man jetzt wieder irgendwo, ja, im Nirvana bis zum Durchschnitt, bis halb kurz, bisschen über dem Durchschnitt rum, ja. Ja, man hatte ja früher gesagt, oder mittlerweile ist es ja so, dass die Wiederholung am Nachmittag auch gestrichen wurde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch mit ein Grund ist, um die Quoten zu steigern am Abend. Das heißt, wenn man das halt eine Folge, also zumindest bei der Ausstrahlung ist es so, online ist es ja egal, aber wenn du bei Ausstrahlung ist, da hat man ja so, dass wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich die Wiederholung am Nachmittag gucken kann und der Sendeplatz hat sich quasi nicht verändert, nur dass es halt immer die Folge von gestern ist, dann gucke ich natürlich dort weiter und dann muss ich nicht zwingend jetzt abends nochmal einschalten, um da die neuere Folge zu sehen. Da kann ich mich ja entscheiden, ob ich jetzt nachmittags gucke oder abends. Und da haben wohl viele noch weiter nachmittags eingeschaltet und haben sie ja gesagt, gut, dann machen wir nachmittags die Wiederholung raus, einfach um den Grund, dass die Leute dann alle gezielt am Abend einschalten, um da die Quoten zu steigern, weil ein Sender versucht ja so, mit seinem Vorprogramm auf die Primetime hinzuarbeiten und immer mehr Zuschauer zu generieren, dass möglichst viele zur Primetime zuschauen, weil das ist zur Werbung, wenn dort Werbung ausgestrahlt wird, bringt die am meisten Geld. Und das, wir müssen natürlich am meisten Zuschauer sein, deswegen ist es das Ziel, das immer weiter zu steigern, das Programm und die Zuschauerquoten. Und fand ich eigentlich eine logische Entscheidung, dass sie dann gesagt haben, okay, dann streichen wir die Wiederholung. Und bin jetzt eigentlich so dann auch zufrieden. Nur Problem ist halt, Conan hat starke Konkurrenz mit anderen Animes. Ich hatte da auch mal im Forum mal zu was gepostet, eine Einschätzung, dass halt, keine Ahnung, wenn man halt mit Detektiv Conan in die Konkurrenz setzt mit Dragon Ball Kai oder sowas, wo jetzt halt in deutscher Erstausstrahlung gelaufen ist oder mit neuen One Piece Folgen, ja, dann tut mir leid, dann schafft es Conan halt nicht da, die irgendwie zu schlagen. Also wüsste ich jetzt nicht, wie das machbar sein soll. Ja, dass da die 300, die weiß nicht, wie viel Mal es jetzt ausgestrahlt wird, Conan, ja, dass es dann nochmal irgendwie gegen neue Folgen oder so die schlagen kann, die das die Quoten angeht. Nee, das glaube ich nicht. Und es ist da ja auch nicht so. Und man muss ja auch sehen, Detective Conan ist ja nicht heute produziert. Das ist ja eine Sendung von 1996 plus, ich meine bis 98, 99 oder wann noch immer die erste Staffel jetzt produziert wurde. Das ist ja schon 20 Jahre her. Also das ist ja keine aktuelle Bildqualität wie beispielsweise bei Dragon Ball Kai, was ja aktueller HD denn je ist, ist, sage ich ja, mal. es HD Ausstrahlung. Oder auch die neuesten One Piece Folgen. Also da kann Detective Conan halt nicht mithalten, wenn man da so einen alten Schinken, sage ich mal, sieht, das ist halt auch nicht wirklich schön anzusehen dann für einige vielleicht. Und deswegen sind die Quoten vielleicht auch weiter unten. Für mich ist halt irgendwie ein bisschen fraglich, warum man dann Detective Conan von einem Nachmittagsplatz, der ja quasi durchschnittliche Quoten produziert hat oder vielleicht ein bisschen überdurchschnittliche Quoten, warum man da dann gesagt hat, ja komm, wir bauen das Anime-Programm komplett um und dann setzen wir Detective Conan als besten Programm auf den besten Programmplatz, finde ich halt irgendwie ein bisschen, ja, Mutig. risikoreich, muss ich sagen, Ja. ne? Also, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, natürlich fällt auch viel Quote wahrscheinlich deswegen weg, weil die Folgen halt online verfügbar sind, dass sich dann da viele sagen, nö, statt im Fernsehen zu schauen, gucke ich das lieber online. Und PosiMax, das zählt ja nicht mit rein in die Quoten, aber PosiMax sagt, sie sehen das trotzdem, was online geguckt wird und berücksichtigen das mit. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da ein Haufen Leute das gucken. Und dass deswegen PosiMax gesagt hat, wir setzen es auf den besten Programmplatz, wobei das natürlich auch nicht miteinander korreliert, die Ausstrahlung. Man wird ja nicht einen besseren Programmplatz setzen, weil alles im Internet gucken. Das ist auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Naja. Auf jeden Fall sind da offenbar große Hoffnungen in Detective Conan vorhanden von PosiMax, was ja nicht auch zuletzt daran zu sehen ist, dass die Ausstrahlung weitergeht. Man hätte ja auch sagen können, nach 111 Folgen, nö, wir zeigen jetzt was anderes oder. Nö, wir zeigen nochmal von vorne, wobei das wäre ziemlich lächerlich geworden. Oder man ändert den Sendeplatz wieder und sagt, okay, man macht es wieder Ja. Nachmittag. Aber das haben sie ja auch noch nicht, bislang nicht gemacht. Und sie scheinen ja auch bei der 14-tägigen Online-Verfügbarkeit zu bleiben. Sie hätten ja auch da dann was regeln können. Ja, aber wenn die jetzt plötzlich ankommen und sagen, Moment mal, uns ist aufgefallen, es gucken nicht so viele im Fernsehen mit, wir machen jetzt nur noch 7 Tage im Internet, dann würden auch alle sagen, hä, Moment mal, was ist denn jetzt los? Warum nur noch 7 Tage? Ich will meine 14 Tage zurück. Ich habe die alten Folgen noch gar nicht geschaut. So kann man, also das können die nicht einfach sagen von heute auf morgen. Wir verringern die Online-Verfügbarkeit. Also, Zumal sie über die Online-Verfügbarkeit ja auch immer noch generieren, Einnahmen an Werbung oder sowas. Ja. Ist ja nicht, heißt ja nicht, dass wenn sie es online zeigen, dass sie jetzt auf einmal da nichts dran verdienen oder sowas. Also da machen sie natürlich, ich weiß jetzt nicht, ich habe da keinen Vergleich zu sagen, ja, woran, an welcher Werbung sie mehr verdienen, an der Fernsehwerbung oder Online-Werbung, weil Online-Werbung kannst du immer noch personalisieren. Ja, das Ich ist so. glaube, Fernsehen, wenn ich mich nicht weit aus dem aus dem Fenster lehnen müsste, nicht aus dem Fernseher. Ja, das bitte nicht. Nee. Ja, gut, aber das ist halt so eine Sache, das muss halt der Sender wissen. Und auch die Zugriffszahlen, das wissen wir ja nicht. Da können wir ja nur drüber spekulieren, wie hoch die sind. Ja, genau. Wir haben ja nur die Zuschauerzahlen vom Fernsehen, wobei das natürlich auch eine kleine Zielgruppe ist. Ich weiß nicht, wie die berechnet wird. Ich glaube, 5000 Haushalte oder so haben ja in Deutschland eine Box zu Hause stehen und dann wird das von dort hochgerechnet, wer denn was geschaut hat. Ist ja auch sehr, sehr vage. Das ist ja Das ist eine gerade für viel zu kleine Sparten, Stichprobe. ja, sehr für Spartensender ist das halt eine sehr ungenaue Messung. Da gibt es auch viel Diskussion, dass man das abschafft oder neu misst, gerade mit Digitalisierung oder sowas, dass man dann die Kabelanschlüsse oder sowas misst, was die Leute gucken. Aber das ist dann wegen Datenschutzgründen nicht so leicht möglich. Ja, vor allem in Deutschland ein schwieriges Thema, ja. Genau. Ja, mit den, um nochmal ein anderes Thema anzuschneiden, mit den Openings und Endings finde ich auch sehr schön, dass alles mit drin enthalten ist. Ich meine, wir kennen das ja zum Beispiel von Viva noch, wo ihr denkt, von auch kürzlich gefühlt erst lief, dass da Endings weggelassen wurden. Plötzlich fehlte das Opening, hat das mal gefehlt, kam mir jedenfalls so vor. Also da wurde da auch dann am Ende sehr viel an Zeit eingespart, um gefühlt mehr Werbung zu zeigen. Also das war auch nicht ganz so vorteilhaft. Und was ja bei Viva auch war, ist ja, dass in der Folge Werbung noch lief? Oder war das zwischen den beiden Folgen, die immer gezeigt wurden? Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall lief da irgendwo bei der TV-Con-Ausstrahlung immer Werbung. Und das haben wir bei ProSiebenMax, wenn man es im Fernsehen schaut, in der Regel auch nicht. Also halt danach eventuell, na, danach auch nicht, da beginnt direkt Family Guy. Aber so richtige Werbung haben, davon sind wir quasi nicht betroffen als TV-Con-Zuschauer. Ja, das ist mittlerweile aber auch ein bisschen oder öfter mal passiert jetzt, dass sie auch gesagt haben, sie schneiden oder hat ProSiebenMax jetzt sogar gemacht bei einigen Folgen, ich würde jetzt sagen, es sind drei oder vier gewesen, wo sie das Ending weggeschnitten haben. Einfach um danach Werbung zu zeigen und mehr Werbung zu zeigen als bislang. Ist jetzt viel Okay. kritisiert worden, also kriegt man so mit, wenn man im Forum ein bisschen rumliest, dass den Fans auch auffällt, weil ganz problematisch wurde es hier bei. Ich weiß jetzt nicht genau die Folge, aber es gab eine Folge, da wurde auch noch der Epilog mit weggeschnitten. Das heißt, das, was nach dem Ending, kommt ja immer noch mal noch eine kleine Szene oder sowas, was denn jetzt die Auflösung war oder wie auch immer. Und das wurde auch weggeschnitten. Und da muss ich sagen, so ein Opening oder Ending, wenn man das wegschneidet, das ist zu verkraften. Ja, das ist zwar nicht so schön, aber es ist halt nichts, sage ich mal, Wichtiges. Ich meine, wir kennen die Openings und Endings alle, aber wenn man sowas wie der Epilog, was ja wirklich zum Inhalt der Serie gehört, es war, glaube ich, ein Filler, wo das passiert ist, aber es ist trotzdem, das geht eigentlich überhaupt nicht. Also das finde ich auch nicht gut und das sollte man unterlassen, nur um dann zu sagen, okay, man zeigt halt 40 Sekunden mehr Werbung oder sowas oder damit es dann halt passt, das geht halt nicht. Ja, da muss, und die haben dann zum Beispiel auch in der Online-Mediathek hatten sie dann sogar den Epilog von der Folge extra nochmal Ja, nachgeladen. genau, ja. Ja, aber dann Aber bei der nächsten Folge haben sie es gerade wieder gemacht, haben gerade wieder Zeug weggeschnitten, wo man Ach sich dann echt? denkt, Oh Gott, oh Gott. ja, wo man sich dann denkt, ja, toll. Und dann haben sich die Leute auf Facebook wohl auch noch bedankt dafür, dass sie jetzt wieder das richtig ausgestrahlt haben. Dabei hat immer noch was gefehlt, nur man hat es halt nicht gemerkt. Das fand ich, Ja. das es geht halt, also ich sag mal, sowas, so Schnitte zu setzen, das geht halt nicht. Und da müssen sie sagen, also in Zukunft vermeiden, bitte, bitte. Da muss man aber auch sagen, dass die Epiloge gerade bei den bei der alten Synchronisation immer öfters mal das waren, was dann weggelassen wurde. Ich kann mich an mehrere Folgen erinnern, wo der Epilog einfach komplett nicht synchronisiert wurde, einfach komplett hinten weggelassen wurde, weil das halt mit das Einfachste ist, wo man Zeit sparen kann damals mit Nicht-Synchronisation. Und viele der Epiloge, zum Beispiel, also ich glaube, der Epilog bei dem Geheimnis in Osaka, die Folge, das ist ja in den 200ern schon, aber nur mal Ja. so als Beispiel, die Szene, wo sie am Ende am Flughafen sind oder am Bahnhof, die war einfach komplett nicht synchronisiert, der Epilog, als Beispiel. Und wenn sie das nachgeladen haben mit Synchronisation, da ist es ja offensichtlich nicht der Fall, aber ich glaube, wenn das in Zukunft nochmal passiert, dann, und das vielleicht auch mal nicht nachgeladen wird, dann liegt das vielleicht sogar daran. Ja, da kann man dem Ja, Sender ja das. keinen Vorwurf machen, das Ja, sage ich auch genau. nicht. Nee, Nur es geht dann natürlich. halt, wenn es dann wirklich darum geht, dass der Epilog, wie jetzt hier im vorliegenden Fall, wie es halt war, dass man das dann halt einfach dann wegmacht, nur um ein bisschen mehr Werbung zu zeigen. Und der Epilog, der geht ja halt auch nur 30 Sekunden oder so, er ist jetzt auch nicht super lang. Das finde ich dann halt wirklich ärgerlich. Auch wenn es halt nicht irgendwie sinnentscheidend ist oder so. Man kann es ja auch ohne Epilog gucken, das geht auch, aber es halt gehört halt trotzdem dazu, meiner Meinung nach. Ja, oftmals ist der Epilog auch wichtig. Also bei Fillern jetzt nicht, klar. Bei Fillern ist eh nichts wichtig. Aber Was? aber manche Folgen ist der Epilog halt schon wichtig. Ja, also ich wollte jetzt ProSiebenMax in dem Fall, wenn das der Fall ist, was ich gerade gesagt habe, dass es nicht synchronisiert wurde, dann kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen. Aber das Problem ist, wenn das dann auch jetzt passiert ist, dass man einen weggeschnitten hat, um mehr Werbung zu zeigen, dass ProSiebenMax jetzt vielleicht ein Kommunikationsproblem an der Hand hat, weil jetzt müssten sie es halt jedes Mal kommunizieren, wenn, ob das jetzt weggeschnitten wurde aus Versehen irgendwie, oder also aus Versehen sagen sie und meinen eigentlich, ja, wir wollten noch mehr Werbung machen, oder ob es weggeschnitten wurde, weil es nie synchronisiert wurde und das wird auf den DVD-Boxen mit Untertiteln sein. Ja, aber das werden wir spätestens dann erfahren, wenn wir die DVD-Boxen in der Hand haben. Ja. Wenn man das dann nachschauen will, so genau. Also ich meine, ist natürlich im Zweifel besser, wenn der Epilog da ist, wenn sie den dann online zur Verfügung stellen. Ich meine, Also ja, die Folge, okay. die sie hochgeladen hatten online, die war sowieso mit Epilog. Also sie haben sie wirklich extra nochmal explizit diesen 54 Sekunden Epilog hochgeladen. Ja, das war also, online war es so, wie hätte man es gar nicht gemerkt. Es war halt wirklich nur bei der Fernsehausstrahlung so. Ja, okay, das ist dann ein schwieriges Thema mit dem Epilog. Ich meine, ich finde es auch nicht gut, wenn dann plötzlich was von der Folge fehlt. Ich meine, wenn das Ending weggeschnitten wird und man gleich mit dem Epilog weitermacht, ist natürlich auch ein unsanfter Schnitt dann da, plötzlich ja ein Schnitt da. Aber also der Epilog, der musste eigentlich bei jeder Folge mit ran, egal ob es jetzt eine Filler-Folge ist oder nicht, weil man das halt mit zur Folge gehört. Man kann ja nicht einfach irgendwas dann da wegschneiden. Und wenn sie schon sagen oder sich damit rühmen, dass sie sagen, wir veröffentlichen die bestmögliche Fassung, dann sollte es meiner Meinung nach die bestmögliche Fassung sein, sowohl im Fernsehen als auch in der Mediathek. Und nicht nur in der Mediathek und dann im Fernsehen sagen, ach komm, wir, die Fans, die kaufen eh alles ab, dann können wir auch am Ende ein bisschen was wegschneiden. Finde ich nicht in Ordnung, aber ich will jetzt auch kein großes Fass da aufmachen, also das Ja, wäre dann es auch ist ja wieder jetzt auch nicht, ist ja jetzt unverhältnismäßig. nicht, dass es bei jeder Folge weggeschnitten hätten oder so. Es war jetzt halt explizit nur, ich glaube, bei zwei oder drei Folgen. Bei einer hatten sie auf jeden Fall den Epilog weggeschnitten und bei den anderen halt immer Openings oder Endings. Ja, kann natürlich auch sein, dass sie dann sagen, wir können unsere Primetime zum Beispiel nicht richtig starten und müssen überall irgendwo ein Genau. bisschen was einsparen und so, dann muss man halt irgendwo mal die Schere ansetzen und so. Das kann man ja als normaler Fan, der einfach nur Detective Conan schaut, ja auch gar nicht wissen, was denn da so hinter den Kulissen bei ProSiebenMax abgeht oder bei Anime Action oder ich weiß nicht, wie das alles getaktet ist. Ja, von daher muss man das einfach so sehen und als Detective Conan Fan kann man sich natürlich nur wünschen, dass der Epilog mit dran ist und ja, es verurteilen, wenn er nicht mit dabei ist, aber ja, man muss halt aufs große Ganze auch ein bisschen schauen. Ich möchte noch sagen, dass ich es sehr toll finde, dass keine Werbung mittendrin ist, weil in der Anime Night zum Beispiel, ich gucke ja auch aktuell wegen der Synchro Death Note und Psychopass, und da machen sie tatsächlich Werbung in den Folgen mittendrin. Lustigerweise immer dann so eine Minute nachdem der eigentliche Schnitt kommt. Bei Death Note kennt man das ja, wo die Schnitte kommen, die haben das ja ähnlich markant wie Conan mit der Tür. Ja. Und das ist bei so einer 20 Minuten Anime-Folge halt echt nicht geil, dann halt 5 bis 8 Minuten Werbung mittendrin zu haben. Vor allem in der Anime Night. Bei der, ich verstehe gar nicht, warum das bei Detective Conan eigentlich oder auch allgemein der Anime Action und dann aber irgendwie in der Anime Night mittendrin Werbung machen, wo es viel später ist. Sind die Quoten da so viel besser? Aber online machen sie bei Conan zwischendurch Werbung. Ja, aber das sind ja keine Werbeblöcke Immer fernsehmäßig. nur Nein, einzelne das Spots, nicht. ne, die Das alle fünf ist. Minuten mal aufploppen, oder wie ist das da? So ungefähr. Ja, entweder ploppt was auf oder du hast halt einen Werbespot von 30 Sekunden und dann Ja. drei hintereinander oder 10 Sekunden oder 20, also wirklich ganz, ganz wenig, also wahrscheinlich im Fernsehen. Wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, aber da hast du bestimmt 3 Minuten oder 5 Minuten Werbung, ich weiß es nicht. Was? Auf jeden Fall Also viel ist online es nicht. wirklich wenig. Ja, genau, online ist es nicht so viel. Also da ist wirklich wenig. Das Einzige, was mich dann immer stört, ist diese Werbung, die immer so aufploppt. Weil dann, wenn ich dann irgendwo auf meiner Couch sitze oder sowas und dann Ja, ploppt dann diese dann Werbung musst du auf, muss nochmal nochmal aufstehen und nochmal aufs Kreuz drücken zum aufstehen. Schließen, weil sonst nervt mich das auf die Dauer, wenn ich da 2 Minuten drauf gucken muss. Aber Ja, gut, das ist ich wieder kenne eine das. andere Geschichte, ja. Ja, aber ich finde die Aufplopp-Werbung finde ich besser als die, wo du wirklich, wo das unterbrochen wird quasi. Echt? Welche Weil Werbung ist die dann. beste? Ja, wir Ja. können uns streiten. Ja, dann wird Gut. man so rausgerissen aus der Folge. Vor allem, dann sagt er vielleicht gerade was oder will was sagen und dann kommt Werbung und du denkst dir, hä? Aber Aber wenn die Werbung kam, wird danach nicht nochmal irgendwie 5 Sekunden ja, zurückgespult genau. Deswegen sozusagen? ist die Aussage dann eigentlich nie so abgehakt, weil du dann immer noch mal nachvollziehen kannst. Also wird das so aktiv, habe ich jetzt gar nicht, ob dann zurückgespult wird. Ja, nochmal so 5 Sekunden. Also der Satz, auch wenn er mittendrin unterbrochen wird, was aber auch schon eher die Ausnahme ist, guckt sich tatsächlich wahrscheinlich erst mal jemand an, bevor er die Werbung da reinmacht. Ich Da glaube merkt, nicht. weiß nicht, ob es automatisch generiert wird, keine Ahnung. Ich glaube ja, ich glaube, Ja. das wird einfach automatisch Aber reingehauen, alle 5, 6, 7 Minuten oder was auch immer und dann fertig. da merkt man dann schon, zack, jetzt nochmal 5 Sekunden, was er gerade der letzte Satz war und dann, ah, okay, bin ich wieder drin. Ja, wenn die es gut machen wollten, ne, also mir fällt jetzt beim Anschauen immer auf, diese Tür, die geht ja quasi noch komplett zu. Also man sieht zwar nicht die Tür, aber man Aber sieht man hört genau, es, wie die Tür glaube ich. zugeht. Und man sieht Ja. auch genau, wie sie aufgeht. Ja. Die Stelle, die merkt man bei jeder Folge. Und wenn man gut sein will als Pussy Max, dann packt man genau da einfach 2 Minuten Werbung hin und dann hat man das. Ja, aber das Aber. ist was bei allen Anime-Serien so. Egal, ob das jetzt auf Busimax ist oder auf Clipfish, da ist es genauso. Bei Yu-Gi-Oh!, wenn du da die Serie guckst, da merkst du auch, ah, jetzt wird das Bild auf einmal dunkel und da merkst du, okay, genau hier könnte man jetzt die Werbung zeigen, aber machen sie auch nicht. Von daher kann man da jetzt Busimax keinen Vorwurf machen. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie jemand so ein Post-it oder so gesetzt hat damals. Wahrscheinlich nicht. Von daher, ja, nochmal alle Folgen als Pussy-Max angucken, um die Werbung gut hinzusetzen, ist Ja. ja auch vollkommener Schwachsinn. Also das ist ja viel zu aufwendig dafür, für den geringen Erfolg, den man dadurch, oder lohnt sich nicht. Habt ihr mal drauf geachtet, wie das ist mit der Untertitelung von irgendwelchen Schildern auf Japanisch? Weil ich merke das meistens nicht, aber ab und zu gibt es halt so Szenen, wo die Kamera halt auf dem japanischen Schild ist, wie irgendwie war noch nicht betreten oder so, und dann halt nichts kommt im Deutschen. Ist mir einmal aufgefallen, dann hätte ich am liebsten noch mal ein paar ältere Folgen angeguckt, aber dann, die waren dann schon weg und dann ich habe ja dann nur die 14 Tage gehabt, aber da ist mir es dann nicht noch mal explizit aufgefallen, dass dann eben Untertitel fehlen, die mir halt nicht sagen, was da auf dem Schild gerade steht. Ja, ich meine, also ich weiß nicht, ob es überall fehlt, aber bei einigen Folgen, so wo, auch wenn sie in irgendeinem Zimmer oder so standen, dann stand da halt auf Bei Japanisch späte Sühne, ja. Raum von Miyako oder so und du hast aber keine Untertitelung gehabt, also du hattest wirklich nur den japanischen Text da quasi drinne. Ja, da wurde nichts übersetzt, also da musste man schon ein bisschen Japanisch können, um zu wissen, in welchem Zimmer stehen sie denn jetzt eigentlich. Das ist. Das war doch früher aber auch anders, nicht wahr, bei RTL Ich weiß nicht, 2? ob die das da Ich ausgeschnitten weiß haben nicht. oder ob die da auch so eine blaue Box drüber gemacht haben. Ich meine eigentlich immer, da wäre eine blaue Box drüber gewesen. Meine Also die ich Boxen eigentlich bei auch. den Namen der Charaktere, die sind auf jeden Fall da. Also, Also, ja, genau, aber es ja, meine die sind eigentlich da, ja. auch, dass Aber so immer, Ortsangaben und so, dass das da eine weiß ich jetzt auch dunkelblaue gar Box nicht. drüber gelegt wurde und in weißer Schrift dann reingeschrieben wurde, was das eigentlich ist. Ich meine, das war zumindest bei RTL 2 so gewesen. Das ist jetzt natürlich auch schon über 10 Jahre her, deswegen keine Das sind auch Ahnung. solche Details, die kann man sich nicht merken. Man kann darauf achten, wenn man das darauf achten will. Ansonsten nimmt man es ja nebensächlich mal wahr, aber. Ich sag mal, jetzt, wenn man es. Ja, aber wenn man es jetzt guckt, fällt einem natürlich auf, wenn da irgendwas mit Japanisch steht und du kannst damit halt überhaupt nichts anfangen, denkst du, oh, was steht denn da jetzt eigentlich? Das würde mich ja schon ein bisschen interessieren. Wenn es da steht, Stimmt, ja, ich ja. bin in Shinjuku am Flughafen oder was weiß ich, dann denkst du so, okay, könnte man jetzt eigentlich ja schon wissen, aber naja, gut, weiß nicht, ob das da mal früher anders war, deswegen ist da der Vergleich schwierig. Ja. Immerhin haben sie bei Detektiv Conan die Folgentitel auf Deutsch, weil ich will mich nicht dauernd auf die jetzt gestartete Anime Night mit Death Note, also und Psycho Pass, was ja jetzt schon länger läuft, beziehen, aber das verfolge ich nun mal halt auch neben Detektiv Conan aktiv. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Folgentitel auch überhaupt nicht untertitelt werden. Da steht da halt der Folgentitel auf Japanisch und du denkst dir so bei Death Note vor allem, weil das bei Death Note ja eine Einstellung ist, denkst dir so, ja, da ist jetzt japanische Schrift. Was ist das? Und auch die Werbeüberblendung, wo die Regeln des Death Note erklärt werden, werden auch überhaupt nicht eingeblendet. Deswegen, das war auch so ein Grund, warum ich mir das bei Detective Conan noch mal ein bisschen verstärkt angeguckt habe. Weil teilweise, gut, dass man jetzt nicht jedes Schild, wo Betreten verboten, das ist vielleicht auch nicht wichtig, so als Beispiel. Aber so manche Sachen, das ist halt. Also bei Späte Sühne, wo sie dann in den verschiedenen Räumen drinne war und da drei verschiedene Räume durchgesucht haben und im einen haben sie dann was gefunden. Und da dachte sie schon so, ja, wem ist denn jetzt der Raum so? Na, der japanische Zuschauer weiß es in dem Moment schon, der deutsche Zuschauer nicht. Das fand ich dann schon ein bisschen ärgerlich. Und wo du es sagst, mit der Anime-Nacht verglichen hast, mir ist es damals bei Dragon Ball Kai auch aufgefallen. Da hatten sie dann am Anfang im Opening auch immer noch den japanischen Untertitel, so dass man mitsingen konnte, dieses Karaoke und dann den Titel auch in Japanisch. Und das haben sie dann später. Ich glaube, so ab der Hälfte, als es nochmal angefangen auszustrahlen, ab Folge 45 oder so, da hatten sie das dann komplett rausgemacht aus dem Opening. Hast du nur den Sound gehabt und halt so das Bild. Und dann den Titel, wo der eigentlich eingeblendet wurde, haben sie einfach komplett rausgemacht. Und dann stand da halt gar kein Titel, nicht auf die Japanisch. Und dann haben sie einfach nur auf Deutsch vorgelesen. Und da habe ich mir auch gedacht, ist aber schon komisch, da hätte man es auch nochmal in Deutsch drüber schreiben können. Oder wenn man schon sowieso ein Leerbild hat, wo dann kein Titel steht, dann kann man noch die Deutschen da einfügen oder so. Aber das haben sie auch nicht gemacht. Das erinnert mich an Kid the Phantom Thief Magic Kaito. Ja, oh Gott, hör mal auf damit. Ja. Da haben wir auch einen und eigenen Podcast zu gemacht, übrigens. Richtig. Ja. Und jede Folge wechselt die Untertitel im Opening und Ja. im Ending. Ja. Ja, aber das ist bei Anime-Serien oder aktuelleren Anime-Serien, die auf Deutsch erscheinen, ja auch meiner Meinung nach ein ja, Standard, dass die Folgen- oder Episodentitel immer nur auf Japanisch eingeblendet werden und höchstens mal ein deutscher Untertitel noch mit dabei steht oder manchmal auch gar nicht, dass man sich ja fragt, ja, wie heißt die Folge jetzt eigentlich? Muss dann irgendwie auf der DVD noch nachgucken oder auf der Blu-ray. Bei Detective Conan ist natürlich nur der Deutsche da, zumindest am Anfang. Ich weiß gar nicht, wird später auch noch der Japanische zu sehen sein? Ich meine Nee, nicht, ne? es war eigentlich immer der Deutsche noch davor. Ja, okay. Habe ich dann anders in Erinnerung von den ganzen Subs, die man immer so sieht. Ja, also das ist auf jeden Fall gut gemacht. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ja auch bei ProSieben Max Premiere feierte, ist ja nach jeder Episode die Vorschau auf die nächste Episode. Also nach dem Epilog gibt es ja am Ende noch die Vorschau, was quasi in der nächsten Episode passiert, auch sehr ausführlich. Da wird Ja, ja aber teilweise 20, 30 Sekunden geredet noch oder gezeigt. gab's das nicht bei RTL 2 auch schon? Gab's das da auch schon? Ich meine, es gab's da auch schon, weil das nämlich auch die Vorschau nämlich auch auf den damaligen DVDs, die veröffentlicht wurden, mit drauf ist. Bei Viva war es aber, glaube ich, nicht mehr. Da hatten sie es dann wieder aufgehört, das nochmal, die Vorschau nochmal reinzumachen. Aber da bin ich mit, würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Ja, Aber ich okay, meine, bei aber Viva. RTL 2 ist auch schon Ewigkeiten her. Ich habe Ja. das wirklich nicht mehr gut in Erinnerung. Nur Viva halt noch. Da war es wirklich nicht. Ja. Also ProSieben Max ist da auch wieder, da zeigen sie auch wieder dann 20 Sekunden mehr. Wurde es dann beim Epilog auch mit, ist es auch mit dann Opfer der Schere geworden oder war das Ja, der mit Epilog, ja, dabei? das ist natürlich dann auch weggefallen. Wenn sie schon den Okay. Epilog wegschneiden, dann ist dann für die Vorschau leider auch kein Platz mehr. Also alles ab dem Ending quasi, zack, Ja, weg. so. Einmal alles abgeschnitten. Ja, okay. Aber ist ja auch sehr schön, dass das dann am Ende meistens mit dabei ist in der Regel. Ich meine, die Next Con ins Hint oder so braucht man natürlich nicht, das ist Aber auch die wurden ja unnütz. auch nie synchronisiert, soweit ich Nee. weiß. Ja. Dafür bekommen wir am Ende jeder Episode immer noch eine Tür dann zu sehen, die dann aufgeht mit Ja, die Tür, die sie Rechteinhaber nicht. TMS und RTL 2 und wenn nicht noch alles da steht. Da haben sie eine Tür, aber zwischen den Episoden Ja. nicht. Ja, genau, ja. Da haben sie plötzlich eine Tür. Ja. Geklaut von Kaito Kid, ans Ende transferiert. Ja. Hat er wieder zurückgebracht. Ja, und am Anfang haben sie sie ja auch. Wird die Tür eigentlich auch ausgestrahlt im Fernsehen? Das weiß ich jetzt Ich denke nicht. nicht. Ja, bei online ist es ja da. Zumindest die letzte Tür. Naja, gut. Na, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es im Fernsehen auch mit bei ist. Warum sollten sie quasi, es gehört ja im Prinzip mit dazu, dass man sozusagen auch im Fernsehen dann sagt, hier Rechte liegen da und so weiter. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich habe ja nur die ersten Folgen gesehen. Da habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Ich meine, beim Ending ist ja gefühlt die Folge vorbei und die Vorschau, naja, okay, die spoilert halt dermaßen, Ja, dass man deswegen gucke ich die die ja auch. eigentlich auch nie an, weil wenn man die Ja. Folgen ja auch am Stück, so wie Lasse hier am Samstag, dann alle fünf anguckt, muss man sich ja nicht die Vorschau angucken, wenn man genau weiß, ich gucke jetzt eh die nächste Folge. Das ist genauso wie bei irgendeiner Samstagabendshow, wo dann vor der Werbung immer schon gespoilert wird, das passiert gleich. Und man denkt sich so, nein, nein, nein, ich will es nicht sehen. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja, Und noch sowas habe ich schlimmer auch. wird's dann, wenn wenn es diese Vorschau nicht gibt, weil es ein Special gewesen ist oder sowas. Und Oh dann ja. die deutsche Vorschau, haben die der Deutsche, ich weiß nicht, ob es RTL2 war oder wer das war, wo die dann eine Vorschau reingebastelt haben für den nächsten Film. Und dann ist nicht mal Ton dabei und du denkst, fängst du so an zu laufen und denkst du so, ist gehört das jetzt noch zur Folge? Ach nee, das ist ja schon die nächste. Hoppala, warum ist das ja gar keine Melodie da drunter? Okay. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ja, weil das direkt an den Epilog anschließt, ne? Das ist halt dann immer ein bisschen ungünstig gelöst. Genau. Ja. Ja, aber mit dem Abspann oder mit dem am Ende, was mit TMS und RTL 2, was da noch kommt, das war ja bei Viva meines Wissens nach auch schon so. Also war natürlich auch im Fernsehen dann so zu sehen. Viva hat ja keine Online-Mediathek gehabt. War damals so, ne? Oder erinnere ich mich da falsch? Da muss ich sagen, das weiß ich nicht mehr. Ist ja auch schon Okay, 5 Jahre her, oder nicht? dann. Wir diskutieren ja auf Halbwahrheiten, Ja. okay. Ja, ist halt alles, die Erinnerungen sind natürlich fließend, man kann nicht alles behalten. Ich meine, es war so, und ich glaube, damals war es ja so, da kursierte das Gerücht, dass RTL 2 die Folgen nur an Viva oder Viacom oder wer auch dahinter steckt, nur geliehen hatte. Jetzt denke ich mal nicht, dass es der Fall ist, dass RTL 2 die Folgen an ProSiebenMax geliehen hat. Ich glaube, RTL 2 hat, ProSiebenMax hat die Folgen auf jeden Fall. Warum der Abspann drin ist, keine Ahnung, ob das irgendwie eine Abmachung ist mit dem Lizenzgeber Steht da nicht. TMS, dass man sagt, man muss das zeigen und auch zeigen, wer das Original übersetzt hat. Ja, steht da nicht sogar noch drin, M4E als Publisher? Echt? Ich meine, das steht da auch noch drin, wo ich mir denke, Okay, so, das kann gut sein. was haben die denn jetzt noch damit zu tun? So, aber keine Ahnung. Pff. Die haben ja auch nicht bei der Synchronisation oder so mitgeholfen. Das ist ja, da Also muss ja Kase quasi auch gleichberechtigt mit rein, würde ich bin so ich mir sagen. jetzt unsicher, aber ich meine, das stand da auch drin, wo ich mir dann gedacht habe, so, hä, was macht denn das jetzt noch da drin? Ja, Aber ich habe auch nie so genaues Auge auf das Dings geworfen. Also, das ist halt irgendwie da und ist überflüssig gefühlt. ja, ich lese immer nur oben, ah, Gosho Aoyama, alles klar, weiter lese ich immer nicht. ja, man weiß man schon, was da kommt, ne? So gefühlt. Ja, gut, soweit zu den Diskussionsthemen. Was ja im Grunde die größte aller Fragen ist, ist ja die Frage nach neuen Folgen. Wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, ob eventuell oder wann oder wie oder warum neue Folgen nach Deutschland kommen könnten. Ha Ich meine, ja, wir hatten damals ja irgendwo mal diskutiert, dass ProSiebenMax quasi 111 Folgen zeigt und das wieder wie bei One Piece laufen könnte, dass man sagt, 111 Folgen zeigen wir und dann zack, neue Folgen. Das passiert jetzt offenbar nicht. Also wir gehen ja weiter mit 112 bis, ja, was auch immer dann irgendwann kommt. Ich hoffe mal 333. Müssten dann Jedenfalls gehe ich irgendwann stark von aus. im März, glaube ich, 2018 oder irgendwann stoppen. Wenn dann müssen sie alle mal ausgestrahlt haben, wenn ich das jetzt Ja, richtig im Kopf und habe. da ist ja genug Zeit, um auch eventuell was weiter zu synchronisieren. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, ist ja die gleiche Problematik wie bei Viva damals. Viva hat ja, glaube ich, auch von One Piece neue Folgen synchronisieren lassen, statt von Detective Conan. Und One Piece ist Ja. natürlich ein viel größeres Zugpferd und man weiß auch, dass neue Folgen da gut ankommen. Bei Detective Conan wäre es quasi nach über 10 Jahren ein Sprung ins kalte Wasser und man wüsste gar nicht, ob das überhaupt gut ankommt, ob sich die Kosten da lohnen, was auch immer. Wir hoffen natürlich alle drauf, aber ich sehe die Chance nach wie vor sehr klein, wenn auch größer als in den letzten Jahren, muss ich dazu sagen. Und mit Kase der DVD-Veröffentlichung haben wir auch einen starken Partner mit an Bord, der eventuell mal auch da, ja, mit an Bord bleiben könnte oder kommen könnte. Man weiß ja nicht so genau, wie das da ist. Ich sehe auch ehrlich gesagt die DVD-Verkäufe, wie gut die Boxen laufen, von den älteren Folgen als wichtiger an als die TV-Quoten auf ProSiebenMax für die Chance auf neue Folgen. Also, weil die Quoten sind Durchschnitt. Ein bisschen schlechter als One Piece, aber es ist halt in diesem um die 100.000er Bereich. Das heißt, es sind jetzt nicht die größten Unterschiede, aber trotzdem. Und wenn die DVDs sehr gut laufen, sehe ich eher die größere Chance, dass Kase dann halt das anstößt und dann ProSiebenMax als TV-Partner nicht nein sagt. Ja, das ist halt die Frage, ob ProSiebenMax sagt, okay, wir synchronisieren das jetzt alleine. Oder ob sie sagen, Kase sagt, wir synchronisieren das jetzt alleine, weil sie arbeiten ja momentan, so wie es aussieht, nicht zusammen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dann ProSiebenMax sagt, die Quoten sind gut, ja, dann, und sie sagen, okay, es wird sich für uns schon alleine lohnen und wir brauchen gar keinen DVD-Partner und die neu synchronisierten Folgen kommen dann halt nicht auf DVD oder müssen dann erst nachträglich von Kase nochmal teurer lizenziert werden oder was weiß ich. Oder sie sagen halt, sie teilen sich das. Ja. Also ich glaube, dass es von, wenn es passieren sollte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, wir reden hier sehr stark im Konjunktiv, wie ihr vielleicht merkt, wenn, dann glaube ich, dass es von Kase ausgeht, dass Kase sagt, wir synchronisieren das weiter. Das sehe ich eher als das ProSiebenMax sagt, wir synchronisieren das weiter. Das ist halt beides sehr unwahrscheinlich, ne? Irgendwo, ja, irgendwie. Also natürlich alles sehr unwahrscheinlich, aber Kase hat immerhin auch die Daten von den Filmen. Film 18 zum Beispiel war ja damals ihr bestverkaufter Anime in dem Jahr. Letztes Jahr Film 19 war irgendwie auf Platz 5 bis 3 irgendwo, ja, also in der Top 10 auf jeden Fall. Immer in den Top 5 sind wir mit dabei, also wir, Detective Conan, mit den Filmen. Ja. Deswegen haben die da natürlich auch ein bisschen größere Schätzmöglichkeit, was für eine Zielgruppe sie da haben und inwiefern sich das lohnen könnte. Und deswegen muss man jetzt halt noch zusätzlich sehen, wie die Boxen laufen und wie das Verschwinden des Con Egawa läuft. Aber da sehe ich immerhin, dass die da ein größeres Interesse und ein größeres Potenzial sehen für sich mit neuen Folgen als ProSiebenMax im Vergleich. Ja, du magst recht haben, aber das Problem, das ich da sehe, ist gerade, dass Kase mit der DVD-Veröffentlichung haben sie jetzt ja 102 Folgen, also auch anders als bei ProSiebenMax, wo ja erst 111 Folgen. Kase zeigt oder bringt jetzt erstmal 102 Folgen auf DVD raus. Das zieht sich ja auch eine ganze Weile. Und ich habe die Befürchtung, dass ProSiebenMax definitiv schneller fertig ist mit allen 333 Folgen, als Kase überhaupt mit der zweiten Staffel quasi fertig sein kann. Mit absoluter Sicherheit, das sehe ich ganz genauso. Das Problem. Also, wie du schon sagtest, du hast ja gesagt, wann ist ProSiebenMax fertig? März nächstes Jahr oder so? 2018, ja. Ja, mein Kase bringt die drei DVD-Boxen ab jetzt März in 3-Monats-Rhythmus raus. Das heißt, wir sind im September, sind wir bei Folge 102. Ja. Und wenn die so weitermachen, sind wir, wenn das denn so weiterkommen sollte, dann sind wir im März quasi bei Folge 160, 170, das ist gerade mal die Hälfte von den 333. Vorausgesetzt, Kase Lied sagt, muss ja dann schon vorher sagen, während die DVDs sich jetzt verkaufen, nach den ersten zwei Boxen, okay, wir lizenzieren jetzt schon die Folgen danach, die ersten beiden Verkäufe waren schon so gut, dass es sich lohnt, jetzt auch die zweite Staffel auf DVD rauszubringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin von der bestmöglichen Version ausgegangen, aber das muss natürlich auch nicht so sein, ne? Man muss ja als Kase erstmal sehen, wie sich denn die ersten drei Boxen, die jetzt ja kommen, verkaufen, und dann kann man vielleicht sagen, irgendwann mal, ja, wir machen weiter. Die werden ja nicht direkt jetzt nach Box 1 sagen, okay, hat sich gut verkauft, wir machen weiter mit Box 4, 5, 6. Genau, ja, aber da müssen sie erstmal die Lizenz dann noch kaufen, und das zieht sich ja auch nochmal hin, und dann ist Conan wieder rum, und ich weiß nicht, ob dann ProSiebenMax sagt, okay, wir starten jetzt nochmal den Rerun machen wir jetzt, fangen wieder von Folge 1 an bis 330, bis Kase dann halt irgendwann hinterher ist. Bei so einer alten Serie, und es wird ja immer länger die Zeit, bis das da irgendwie zu den neuen Folgen kommt, boah, das ist halt für sehr unrealistisch, muss ich sagen. Ja, wir hatten ja mal mit Kase gesprochen, und da hieß es dann auch, dass eine Veröffentlichung neuer Folgen auf DVD unsinnig wäre, solange nicht die alte Serie komplett auf DVD erhältlich ist. Und das ist logisch, und es ist auch gut, dass Kase das nochmal genauso gesagt hat, denn dann hat man da wenigstens da etwas Klarheit, was das betrifft. Ich meine, natürlich kann Kase jetzt sagen, wenn ProSiebenMax sagt, komm, wir wollen neue Folgen machen, könnte Kase natürlich sagen, ja, unsere Boxen laufen gut, machen wir schon mal auf Vorrat quasi neue Folgen. Aber das ist natürlich auch wirtschaftlich ein bisschen unsinnig. Ja, sehr riskant auf jeden Fall für Kase dann. Ja. Und sie können auch nicht sagen, okay, wir bringen jetzt die DVD-Boxen jeden Monat raus, wir verkürzen den Zyklus, weil nicht jeder sagt, oh Gott. Ja, wie soll ich mir dafür 50, 60 Euro eine DVD-Box jeden Monat kaufen? Ja, das geht ja dann gar nicht. Das wäre ja auch wirtschaftlicher Schwachsinn. Ja, sie könnten ja die Folgen auch erst bei ProSiebenMax zeigen und dann nachträglich auf DVD dann noch veröffentlichen. Ja, das geht auch, aber dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht für Kase zu sagen, okay, soll ProSiebenMax das auf seine Kosten machen und wir lizenzieren das dann billig nach oder so? Oder nee, ich weiß nicht, wie das läuft, aber die könnten ja dann, wenn ProSiebenMax quasi durch ist und ansteht hier, ja, wir wollen neue Folgen machen, dass Kase dann auch sagt, ja, okay, wir beteiligen uns damit dran. Wir sind zwar bei den DVD-Boxen erst bei Folge 200 oder so, es kommen erstmal noch ein paar, aber wir sichern uns dann schon mal die Folgen, die dann quasi danach kommen. Aber das würde ich sagen, ist ein großes wirtschaftliches Risiko für Kase. Dass sie, vielleicht verspekulieren die sich dann und die Boxverkäufe, die stoppen dann oder was weiß ich, kann ja auch passieren. Dann bleiben die auf die Kosten sitzen, ja. Genau. Das ist auch für ProSiebenMax nicht unbedingt das Attraktivste, nicht wahr? das sozusagen quasi, wie Olli das gerade vorgeschlagen hat, dass sie sich das quasi so ein bisschen teilen. Ja. Das ist ja auch nicht. Und ich meine, also, was ich überhaupt nicht sehe, ist, dass ProSiebenMax von alleine sagt, wir synchronisieren neu. Ohne Ja, DVD-Partner aber offenbar haben sie für die Ausstrahlung. große Hoffnung in Detektiv Conan. Ich meine, bester Sendeplatz und 14 Tage im Internet und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es war, das bei One Piece damals. Hat das ProSiebenMax auch alleine gemacht? Das kann ich hier gar nicht sagen. Kann ich auch nicht sagen. Weil wenn sie es alleine gemacht haben, dann haben sie ja auf jeden Fall Mittel, es alleine zu synchronisieren. Aber da ist ja Kase auch mit der DVD-Veröffentlichung auch recht nah, jedenfalls dichter dran als momentan bei Detective Conan. Ich weiß nicht, wie viele Folgen da schon auf DVD veröffentlicht sind, aber One Piece läuft ja auch immer noch weiter und die haben ja schon so und so viele Folgen auf DVD veröffentlicht. Das ist wirklich Es krass gibt, für so glaube ich, eine 14 lange Staffelboxen Serie. schon oder so oder noch mehr. Ja, da kannst du ordentlich Geld hinblättern. Ja, wie so oft im Anime-Bereich. Und es muss ja Leute geben, die das wirklich komplett bis zum Ende durchkaufen. Das würde sich ja nicht lohnen, noch eine Box 15 oder so rauszubringen. Das ist ja, da müssen viele Leute alle 14, 15 Boxen gekauft haben. Ja, klar. Ich meine, so richtige One Piece-Fans, ich meine, das ist doch beim Manga ja genauso. Das sind auch, ich weiß nicht, wie viele Bände die da aktuell haben, aber da muss Ja. ja auch ordentlich Ja, was okay, hast du recht. kaufen. Ja, aber das ist ja bei Detektiv Conan genauso. Dass du da der Band 5 € gekostet hat früher oder 6,50 mittlerweile, das kannst du jetzt auch nicht einfach mal so aus 80 Bände aus der Hand schütteln. Das ist auch viel Geld. 90, Ja. das ist Ja, klar. 90 Wer schon. das kann, der würde sich auch die DVD-Boxen kaufen. Genau. Also ein Freund von mir hat gesagt, das hat mich total überrascht. Ja, ich habe mir jetzt alle Folgen schon vorbestellt, alle Staffelboxen. Da habe ich gesagt, okay, ja, das kann ich mal nicht ebenso machen, aber gut. Freut mich natürlich, wenn das unterstützt wird. Für Staffel 1 sind es ja drei Boxen, ah, jeweils, sag mal, vielleicht 55 € oder so, oder wenn es auf 50 € hinausläuft, besser zu rechnen, 150 am Ende. Das ist auch schon ganz ordentlich für 102 Folgen. Muss man dann natürlich auch so sehen. Ja, gut, man kann natürlich jetzt auch pro Folge runterrechnen und sagen, okay, ja, pro Ja. Folge sind das dann fast 2 € oder so, die ich dafür bezahle. Und keine Ahnung, das ist dann immer schwierig, wie man das dann halt rechnet. Aber ich glaube, das ist ja eher so, dass sie sagen bei Anime-Serien, dass das mehr so dieser Nostalgiewert ist oder diese Sammlerleidenschaft, weil sie bringt es ja auch gar nicht so viel, sie machen ja gar nicht so viele DVDs. Also wenn sie ein paar tausend machen, dann ist es ja schon viel, so was sie, wenn die das Ja. verkaufen. Muss man erstmal verkaufen, ne? Das ist ja natürlich. Das ist halt dieser elendige Teufelskreis der Anime-Veröffentlichung gefühlt in Deutschland. Sie sind in der Nische, deswegen müssen die Preise hoch angesetzt werden, weil die Sender oder die Publisher so eine Angst haben, dass sie ihren Gewinn nicht machen. Deswegen setzen sie den Preispunkt so hoch an. Und weil der Preispunkt so hoch ist, bleibt es natürlich auch immer Nische, weil es dadurch für den Casual-Käufer natürlich viel, viel zu abschreckend ist. Und selbst für den Nostalgiefaktor. Und dann bleibt es Nische und dann müssen sie es wieder so hoch ansetzen, weil es halt Nische ist. Und wenn wir unser Gewinn nicht machen, dann, ja. Es hieß ja mal vor einigen Jahren, dass es eventuell mit den Preisen sinken könnte, wenn nicht mehr so viel illegal gestreamt wird und wenn der Markt an Anime oder ja, Fangemeinde an Anime-Fans auch größer wird. Und das ist ja momentan aktuell der Fall. Also ich weiß, ich, bei Anime mit der Anime Copyright Allianz und so haben ja schon große Erfolge gefeiert. Also online wird nicht mehr so viel gestreamt wie früher noch. Das war echt krass. Und ich meine, die ganzen Conventions und so weiter platzen aus allen Nähten. Das Problem in der Anime-Gemeinde oder mit den DVD-Verkäufen ist ja momentan einfach nur, dass dadurch jetzt, dass die Fangemeinde größer geworden ist, auch viele neue Anbieter auf den Markt drängen. Ich meine, Nippon Art, Peppermint und wer da nicht noch alles ist und jetzt hier ganz neu Animoon und so weiter, Oder sind natürlich mehr Online-Portale. Anbieter und da muss man Ja. natürlich auch gucken, wo man dann selber bleibt. Klar. Ja, diese Ausrede, dass der Preis sinken könnte, wenn das illegale Streaming runtergeht, da muss ich mir den Kopf schütteln, weil das Ding ist doch, warum gucken Leute illegal? Vor allem, weil sie keine bequeme, komfortable Alternative haben. Und das ist im Prinzip das. Warum wird illegal gestreamt? Weil es keine billige und weil die Preise hoch sind. Und warum sind die Preise hoch? Weil illegal gestreamt wird. Ja, der Teufelskreis, ne? Ja, und ich sehe da Anime On Demand schon als richtigen Schritt. Und auch, dass sowas, das sieht man ja auch im normalen Filmbereich, dass eben Netflix und sowas, dass die Filmindustrie irgendwann erkannt hat, okay, wir können illegale DVD-Brände und Raubkopien nicht mit irgendwelchen Kampagnen bekämpfen oder so, wir müssen da umdenken. wie wir unser Angebot anbieten. Und das hat auch in der Musikbranche stattgefunden, wo sie gesagt haben, ja, dann müssen wir jetzt eben Spotify und sowas machen, weil dadurch greift man halt die illegalen, dadurch bekämpft man illegal effektiv. Und wenn die Anime-Macher jetzt sagen, ja, wenn die mal aufhören würden, alle illegal zu streamen, dann würden wir unseren Preis senken. Ja, aber wenn ihr euren Preis nicht senkt, dann kauft auch keine Sau euer Zeug. Hast du natürlich Und vollkommen recht. Das ist. deswegen ist Anime on Demand eben so auch Ja, oder es wichtig. gibt ja nicht nur Anime Demand, das ist ja jetzt mit Daisuki Ja, oder wie das heißt und Crunchyroll. Ja. und Crunchyroll. Wie ist eigentlich Crunchyroll Deutschland? Warum kann man da nicht mal. Ich weiß, ich kenne mich da mit Crunchyroll in Deutschland nicht so aus, aber ich meine in den USA. Crunchyroll USA strahlt neue Detective Conan aus mit Ja, und ich Unterkünften. habe auch gerade überlegt, ich meine, wenn Kaze schon an Detective Conan dran ist und das ja offenbar auch bei Anime on Demand kommt, kann man ja auch dann vielleicht sagen, neue Folgen bei Pussy Max und dann irgendwie zeitgleich bei Anime on Demand auch veröffentlichen oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wo Kaze auch mit im Boot wäre. Wäre natürlich, ich weiß nicht, ob Kaze oder irgendjemand da auf die Idee kommen würde, das so zu machen, aber das wäre auch eine Möglichkeit, das so zu tun. Ja, also keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, denke ich, so dieses, was du das schon gesagt hast, mit diesen Online-Portalen. Wenn man darüber die Leute bindet und sagt, okay, du kannst dir hier die ganzen Anime-Serien angucken und dann steht da noch im Leben dran, ja, kaufen Sie auch die DVDs, dann können Sie es immer angucken. Und damit macht man, glaube ich, mehr, würde man auch mehr Sachen verkaufen, als wenn man es dann einfach nur so im Laden schmeißt oder sowas. Ja. Müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Das ist ja auch für Detective Conan ein Terrain, auf dem man noch was erreichen kann. Ich meine, Lasse hat das ja gerade eben schon angedeutet mit Crunchyroll, mit neuen Folgen, die immer untertitelt werden, vielleicht auf Deutsch. Es sind natürlich alle Möglichkeiten. Ich denke mal, werden sich auch einiges in Betracht ziehen, je nachdem, was die Anbieter denn für Optionen haben und was sie für Zielgruppen oder Ziele verfolgen. Wird man dann alles sehen. Alles rein spekulativ bis hierhin. Ja, genau. Genauso auch wie neue Folgen bei PussyMax. Wir wissen da leider nichts, wirklich. Wir können nur vermuten und hoffen, dass es irgendwann mal weitergeht. Zunächst aber müssen wir bei den ja, aktuellen Folgen bleiben, bis 333. Ich meine, wir sind ja momentan im Vergleich zu, ich hatte es ja am Anfang gesagt, mit den 10 Jahre lang gab es keine neuen Folgen und wir sind ja momentan nicht schlecht dabei. Die Lizenz war lange verschollen, jetzt läuft Detective Conan wieder bei PussyMax, wir bekommen eine DVD-Ausstrahlung. Wir leben quasi im Überfluss hier. Wir bekommen das Verschwinden des Konjin Idogawa, die neuesten Kinofilme immer. Also, es läuft eigentlich momentan richtig, richtig gut. Auch dank ProSiebenMax muss man wirklich mal ein großes Dankeschön aussprechen. Das will ich an dieser Stelle auch tun. Also ProSiebenMax, also ich meine, ProSiebenMax hat bisher bei mir viel mehr Vertrauen irgendwie als RTL 2 oder so. Ich finde, bisher waren sie ein sehr souveräner und sehr offener, sehr transparenter Ja, vor Ausstrahlungspartner. allem transparent, das ist ein gutes Wort. Das finde ich sehr positiv, muss man das PosiMax ankreiden. Ja, man muss auch ganz klar dazu sagen, dass ohne PosiMax die DVD-Käufe, also ich weiß nicht, wir wissen ja noch nicht die Zahlen von den DVD-Käufen, aber ich denke mal, PosiMax durch die Ausstrahlung kurbelt das in jedem Fall nochmal an, diese Ja. DVD-Käufe. Das ist ja nochmal Luft Werbung, Hand in ja. Hand. Das ist egal, ob sie sich jetzt abgesprochen haben oder nicht, ja, die zwei zusammen, es ist auf jeden Fall, KZ wird davon nur profitieren, bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, wenn die Boxen dann noch raus sind, dass dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr Werbung kommt auf PosiMax auch. Also Oh dann ja. gezielt. Während der Anime-Nacht, da kannst du dich freuen. Ja, das wäre natürlich das Beste. Ja, Ja. das ist ganz gut. Das hatten sie ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, hier als das DS-Spiel Dragon Quest 8 rauskam, hatten sie das ja auch immer vor den Anime, also vor Conan halt laufen. Wie es bei den anderen Ja, war, weiß ich nicht. viel Spaß mit deinem Anime-Programm wünscht Dragon Quest 8. Ja. Das beste Rollenspiel auf dem Nintendo 3DS. Katsching. Ja, Viel das Spaß mit Detective Conan Concast wünscht fand ich sehr gut. conannews.org. Ja. Eure Detective Conan News-Seite. Genau. Ja. Um es nochmal als abschließendes Fazit zu ziehen mit der Chance auf neue Folgen, weil du das gerade so gesagt hast. Die Chance ist klein, aber aktuell besser als in den letzten 10 Jahren. Das hört sich so paradox an, aber es ist nur, gefühlt ist es so. Ja, klar, vor allen Dingen halt auch, weil wir eine DVD-Veröffentlichung haben und Genau. das. Weil so viele dran arbeiten und die Ne? Lizenz ist da, es arbeiten Leute damit, also PosiMax, Kaze sind da involviert und es kann irgendwas kommen. Man weiß nicht, ob und wann und warum, aber es besteht eine Möglichkeit. Gut. Dann sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele einleuchtende Erkenntnisse, einiges Neues erfahren über PosiMax und konntet unsere Diskussion gut mitverfolgen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren hier unter diesem Podcast weiter diskutieren. Würde mich sehr freuen, was ihr denn dazu denkt, ob eventuell mal neue Folgen kommen, wie ihr denn die Ausstrahlung von DetectiveCon bei PosiMax findet und natürlich auch vielleicht eventuell bei Kase. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verweise auf unser Wiki, conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org ist unsere Newsseite. Wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews, youtube.com/conninnews und wir sind auch auf iTunes als Conincast zu hören, da könnt ihr uns finden. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt sicher, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören und ja, man sieht und hört sich. Auf Wiederhören, bis demnächst.